Italieren, als Schweiß auf der Stirn. Armselige Gestalten, den Verstand und ohne Hirn. Aus dem Loch, auf dem sich roche, ich durchstinkt es übelst faul. Lächerliche Vollidioten, ich will Pfeife in ihre Maul. Verblendete Aktion, vom Steuerzahl mit finanziert. Grillen gegen den braunen Spuk, ich hab mich köstlich amüsiert. Ich sagte es schon einmal, hör auf mit dem Geschwätz. Mach es doch endlich wahr, gegen Selbstmord, gegen Recht. Denn wir sind einfach, nicht leicht zu kriegen. Unbestechlich treu bis in den Tod, nicht zu verbiegen. Sind die Faust in eurem Nacken, jetzt trink um eure Hals. In ihre eitrigen offenen Wunden, streuen wir Salz. Dein Volk und Heimer gehen sie auf Distanz. Fährkraft, Paranoide, selbstzerstörerische Toleranz. Wusste Karre sie, wie sie durchs ganze Land. Politik und Antifa geben sich die Klinke in die Hand. Denn wir sind einfach, nicht leicht zu kriegen. Unbestechlich treu bis in den Tod, nicht zu verbiegen. Sind die Faust in eurem Nacken, jetzt trink um eure Hals. In ihre eitrigen offenen Wunden streuen wir Salz. Nicht leicht zu kriegen, unbestechlich treu bis in den Tod, nicht zu verbiegen. Wir sind die Faust in eurem Nacken, jetzt trink um euren Hals. In ihre eitrigen offenen Wunden streuen wir Salz. Denn wir sind einfach, nicht leicht zu kriegen, unbestechlich treu bis in den Tod, nicht zu verbiegen. Wir sind die Faust in eurem Nacken, jetzt trink um euren Hals. In ihre eitrigen offenen Wunden streuen wir Salz. Streuen wir Salz.